Wir wollten uns das Elend ansehen, was die Deutschen hier angerichtet haben. Furchtbar sowas, dass man Menschen sowas antun kann. Obwohl ihr mich nicht kennt, ihr wisst gar nichts über mich und mein Leben und keine eurer Lügen macht euch verlegen. Ein Mörder und Verbrecher soll ich für euch sein, gestört und geisteskrank obendrein. Doch die einzigen, die hinter Gitter gehören, sind die Hetzer wie ihr, die ihre eigene Heimat zerstören. Frag doch mal, für was ich kämpfe, vielleicht werdet ihr verstehen. Ich lebe für mein Volk und ich werde nicht zusehen, wie ihr es zerstört, ohne dass ihr es merkt. In ein paar Jahren ist das Land und sein Volk nichts mehr wert. Wir haben es in der Hand, noch ist es nicht zu spät. Zeigt jetzt euren Willen, es lebe die nationale Solidarität. Nationale Solidarität. Wir sind gegen ein Europa, das sich selber zerstört. Wir wollen einen Kontinent, der nur uns gehört. Die Nationen müssen bleiben, nur dann kann Frieden sein. Zu einem Europa ohne Grenzen sagen wir nein. Wir sagen nein. Frag doch mal, für was ich kämpfe, vielleicht werdet ihr verstehen. Ich lebe für mein Volk und ich werde nicht zusehen, wie ihr es zerstört, ohne dass ihr es merkt. In ein paar Jahren ist das Land und sein Volk nichts mehr wert. Wacht jetzt endlich auf, bevor wir mit der nächsten Welle untergehen. Macht euch jetzt bereit, wir müssen dem Feind ins Auge sehen. Sie wollen uns nehmen, was ein jeder von uns liebt. Eine Welt erschaffen, wo es kein freies Volk mehr gibt. Eine Masse voller Dummheit, die sich nicht mehr wehrt. Ich kann nur noch hoffen, dass der Kampfgeist in euch wiederkehrt. Frag doch mal, für was ich kämpfe, vielleicht werdet ihr verstehen. Ich lebe für mein Volk und ich werde nicht zusehen, wie ihr es zerstört, ohne dass ihr es merkt. In ein paar Jahren ist das Land und sein Volk nichts mehr wert. Ich lebe für mein Volk. Ich lebe für mein Volk. Ich lebe für mein Volk. Ich lebe für mein Volk. Ich lebe für mein Volk.